Ich, John McPherson, saß in meinem alten Bentley und wartete. Es war Silvesternachmittag und ich hatte Helen Webster versprochen, sie vom Supermarkt abzuholen. Der Fall Roche besaß mein Interesse, wie ich offen gestehe, nur noch bedingt. Man wird sich erinnern. Ich meine, den Mord oder auch Totschlag, niemand wusste zu diesem Zeitpunkt, was es war, der in der Nacht vom 26. auf den 27. Dezember geschehen war. Zwischen 2 und 4 Uhr nach Aussage des Polizeiarztes. Randolph Wilson, der Supermarktgeschäftsführer, wurde verdächtig, die Tat ausgeführt zu haben. Nicht mehr so sehr von mir persönlich, sondern von Detektiv-Chefinspektor Nutting von Scotland Yard. Harry Roche war seit dem 24. Dezember mittags nach einer Auseinandersetzung mit Randolph Wilson in dessen Büro nicht mehr gesehen worden. Und keiner wusste, wo er sich während des Weihnachtsfestes aufgehalten hatte. Das war auch jetzt noch unklar, da sich das Jahr anschickte, seine Rundreise durch die Weltgeschichte zu beenden. Es waren noch genau 7,5 Stunden bis Mitternacht. Übrigens hatte sich der letzte Tag des Jahres romantisch verkleidet. Seit Stunden schneite es. Zögernd zwar, als hätte sich der Wettermacher noch nicht endgültig entschieden, doch es fiel unzweifelhaft Schnee auf Londons Dächer. Richtiger, echter Schnee. Nicht jenes grauweiße Gemisch aus Regen und etwas, das nur sehr entfernt an die 99-sternige Zuckergussherrlichkeit erinnerte. Doch ich schweife ab. Die letzten Kunden verließen den Supermarkt und parkten die Überseecontainer in den dafür vorgesehenen Buchten. Auf den meisten Gesichtern war Verdrossenheit zu lesen, weil die Rechnungen wieder einmal höher ausgefallen waren, als man veranschlagt hatte. Dann verließen die Angestellten, durchwegs weiblichen Geschlechts, den Laden. Nach einiger Zeit verlöschten die Lichter bis auf die Nachtbeleuchtung und die von einer Seite des Hauses bis zur anderen reichenden Firmenlettern, die wie Signale in die Dämmerung strahlten. Schließlich trat Marjorie Slater heraus, versperrte die Ladentür und bemerkte meinen Oldtimer. Da er unverwechselbar war, zögerte sie, kam dann heran und ich kurbelte das Seitenfenster herab. Warten Sie auf mich, Mr. McPherson? Offen gestanden, nein. Entschuldigen Sie, ich dachte nur... Aber Sie können mir sicherlich sagen, wann Miss Webster herauskommen wird. Ach, die müsste schon weg sein. Ja, sie ist bestimmt mit den anderen gegangen. Nein, nein, sie war nicht dabei. Ja, dann muss sie früher weggegangen sein. Ja, dann muss ich sie voll verpasst haben. Ja. Kann ich sonst noch was für Sie tun, Mr. McPherson? Nein, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Und ein glückliches neues Jahr. Danke, das wünsche ich Ihnen auch. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Sie ging in Richtung Marble Arch und ich wunderte mich. Ich stand lange genug da, als dass mir die Wahrscheinlichkeit, ich könnte Helen Webster verpasst haben, einleuchten wollte. Es war 44 Minuten. Sie musste früher als ausgemacht das Geschäft verlassen haben. Es hatte keinen Sinn, länger zu warten, und ich ließ den Motor an. Ich fuhr hinter Marjorie Slater her und kurbelte, als ich sie erreicht hatte, das Seitenfenster wieder herab. Hallo, Miss Slater. Ja? Miss Slater, die Untergrundbahn ist um diese Zeit hoffnungslos überfüllt. Kommen Sie, steigen Sie ein, ich fahre Sie nach Hause. Das ist sehr freundlich, aber muss nicht sein. Na, kommen Sie schon. Halte ich Sie nicht auf? Nein. Danke, Mr. McPherson. Keine Ursache. Ich hoffe, Sie amüsieren sich gut in Brighton. Woher wissen Sie? Mr. Nutting sagte mir, dass Sie über Neujahr hinfahren wollen. Ach, der allwissende Detektiv-Chefinspektor. Übrigens, ich muss Ihnen noch danken, dass Sie Mr. Wilson nicht angezeigt haben wegen dieser dummen Revolvergeschichte. Er wollte Ihnen sicherlich nichts tun. Er ist manchmal einfach aufbrausend und unbeherrscht. Ja, ich hab vergessen, begraben. Es tut ihm selber leid. Er hat's mir gesagt. Ja, schon gut, in Ordnung. Und mit Harrys Tod hat er auch nichts zu tun. Davon bin ich nach wie vor überzeugt. Ja, aber Sie müssen Nutting verstehen. Es gab keine anderen Hinweise als die auf Mr. Wilson. Weil man nicht danach gesucht hat. Ich sagte nichts, weil ich ihr nicht direkt Unrecht geben konnte. Als wir in der Grove End Road vor dem düsteren viktorianischen Haus, wo sie wohnte, ankamen, forderte sie mich dann auf, mit hinaufzukommen. Kommen Sie noch mit auf ein Glas Sherry? Es ist doch Silvester und wir werden nicht dazu kommen, auf das neue Jahr anzustoßen. Na gut, aber unter einer Bedingung, dass ich mal Ihr Telefon benutzen darf. Aber ja, natürlich, gerne. Das Schneetreiben hatte sich verdünnt, während Nebel aufkam, der seine Schleier wob, lautlos und still. Eine sanfte Atmosphäre von Unwirklichkeit herrschte vor und die elegische Abschiedsstimmung des scheidenden Jahres war spürbar. Oben legte ich den Mantel nicht ab, weil es nicht dafür stand. Wir stießen mit dem ausgezeichneten alten Sherry an, den ich schon einmal gekostet hatte. Dann schwiegen wir. Die Abschiedsstimmung hatten wir von draußen mit heraufgebracht. Marjorie Slater schien sie besonders stark zu empfinden, denn sie sagte schließlich: Es geht alles so furchtbar schnell vorbei. Harry ist seit kaum einer Woche tot und ich kann mich schon nicht mehr an sein Gesicht erinnern. Niemals mehr werde ich es wieder so sehen, wie es war. Sehr seltsam. Ich nehme eine Fotografie von ihm zur Hand und ich weiß, dass es ist. Und dann frage ich mich, ist er das wirklich? Wir haben uns doch so lange gekannt. Und er war mir vertraut wie ein Bruder, mit dem ich aufgewachsen bin. In ihrer Trauer um den Gefährten ihrer Kindheit wirkte sie doppelt schön. Ihr Gesicht war wie durchsichtig und zerbrechlich, einem Kunstwerk vergleichbar, das man vor Zerstörung bewahren muss. Ein Gesicht wie ein Botticelli-Engel, hatte Albert Nutting gesagt. Und ein Herz wie Lucrezia Borgia. Das war sicherlich nicht die Wahrheit. Davon war ich in diesem Augenblick überzeugt. Sie lieben Harry noch immer, nicht wahr? Sie sagte nichts. Und Mr. Wilson, entschuldigen Sie, Mr. Wilson ist Ihr böser Geist, der Ihre Seele zerstört. Das klang zwar ziemlich pathetisch, doch mir war danach, es ihr so zu sagen. Sie verkennen Randolph, Mr. McPherson. Das hoffe ich. Um Ihretwillen hoffe ich das, Miss Slater. Sie wollten doch telefonieren. Ja, danke, aber meinetwegen brauchen Sie nicht rauszugehen. Ich habe keine Geheimnisse. Ich muss meinen Koffer packen. Randolph kommt um 6:30, um mich abzuholen. Ich wählte Finsbury 5885, die Nummer, die mir Helen Webster auf den Zettel geschrieben hatte. Es dauerte eine geraume Zeit, bevor sich eine raue Männerstimme meldete. Hallo. Mr. Webster? Was gibt's denn? Mein Name ist McPherson. Ich hätte gerne Ihre Tochter gesprochen. Ist nicht da. Moment mal, ist sie noch nicht aus dem Geschäft nach Hause gekommen? Sag ich doch. Ich wusste nicht recht, was ich davon halten sollte und wählte rasch entschlossen die Nummer des Supermarktes. Doch es wurde nicht abgenommen. Unruhe befiel mich, weil ich mir sagen musste, dass da irgendetwas nicht stimmte, vielleicht bloß schiefgelaufen war, doch auch das genügte. Lassen Sie sich bitte nicht stören, Mr. McPherson. Nein, schon erledigt. Erfolg gehabt? Nein, Miss Webster ist noch nicht nach Hause gekommen. Sie wird aufgehalten worden sein. Jetzt ist halb London auf dem Heimweg. Ja, ja, wahrscheinlich. Ja, dann will ich mal wieder gehen. Also, vielen Dank für den Sherry und kommen Sie gut ins neue Jahr. Danke gleichfalls. Bleiben Sie nur, ich bin schon allein raus. Also, Wiedersehen, Marjorie. Oh, entschuldigen Sie. Oh, das macht doch nichts. Wir sind ja Freunde. Ja, gewiss. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Der Nebel hatte im gleichen Maß zugenommen, wie das Schneetreiben nachließ. Später tanzten die Flocken gewissermaßen nur noch solo, sodass man sie hätte zählen können. Unterwegs fiel mir ein, dass ich vergessen hatte, zu Hause anzurufen, ob sich Helen Webster nicht wenigstens telefonisch gemeldet hatte. Bei einer Telefonzelle hielt ich und holte es nach. Mrs. Patton verneinte meine Frage und meine Unruhe wuchs. Ich fuhr zum Supermarkt und spähte durch die Auslagenscheibe. Es war nichts auszumachen, wobei ich freilich nicht recht wusste, was ich eigentlich wollte. Dass Helen Webster allein im Laden zurückgeblieben war, dafür gab es weder irgendein Anzeichen noch einen einleuchtenden Grund. Dennoch trat ich durch das unverschlossene Tor in den Hinterhof, wo der rückwärtige Ausgang lag. Eine Laderampe war da, zwei Fenster und rechter Hand eine Tür, offensichtlich die gesuchte, die in den Korridor führte, wo das Büro lag. Ich klopfte mehrere Male, doch es rührte sich nichts. Ich kehrte auf die Straße zurück und fuhr nach Hause. Von dort rief ich noch einmal bei Helen Webster an. Wieder meldete sich die Whisky-Stimme des Alten, die schon stark vom Alkohol gezeichnet klang. Ist nicht da! Hab ich verdammt nochmal doch schon... Lassen Sie mich in Ruhe! Es war 7:15, als das Telefon läutete und mir fiel schon ein Stein vom Herzen. Doch es meldete sich Marjorie Slater. Entschuldigen Sie die Störung, Mr. McPherson. Ich dachte, Sie sind schon längst auf dem Weg nach Brighton. Randolph ist noch nicht gekommen. Der Nebel wird ihn aufgehalten haben. Ich mache mir Sorgen. Sagen Sie, wollen Sie mich vielleicht mal wieder engagieren, um Ihren Verlobten zu suchen? Ja, bitte. Ich habe schon zweimal bei ihm zu Hause angerufen. Na, der wird schon noch kommen. Ist Miss Webster schon zu erreichen gewesen? Nein. Warum fragen Sie das? Ich weiß nicht. Ich bin so schrecklich unruhig. War Mr. Wilson schon weg, als Sie den Supermarkt verlassen haben? Nein, er hatte noch einiges Schriftliche zu erledigen. Gut, passen Sie auf. Wir treffen uns in einer halben Stunde vor dem Supermarkt. Ja. Und vergessen Sie die Ladenschlüssel nicht. Glauben Sie, dass Randolph noch dort ist? Ja, das weiß ich nicht, aber immerhin muss man nachsehen. Ja, ja. Rufen Sie sich ein Taxi. Ja. Bis nachher. Bis nachher. Der Nebel war noch dichter geworden. Es herrschte eine Sichtweite von kaum 10 Schritten. Ich kam nur langsam voran und es schien überhaupt nicht mehr weiterzugehen. Ich fuhr meinen Oldtimer an den Straßenrand und stieg aus. Zu Fuß ging ich weiter, was mein Tempo zwar auch nicht steigerte, aber wenigstens brauchte ich mich nicht um die anderen Verkehrsteilnehmer zu kümmern. Auch packte mich plötzlich das Bedürfnis zu laufen und so kam ich schließlich doch schneller voran als zuvor. Am Hyde Park Corner hatte die Polizei ein Orientierungsfeuer errichtet, eine Art Scheiterhaufen, dessen Flammen hell emporloderten. Die Verkehrsregelung war vollständig zusammengebrochen und es musste jeder sehen, wie er weiterkam, wobei Polizisten mit Pechfackeln Hilfestellung leisteten. 10 Minuten später hastete ich die Park Lane entlang, den Schein des Orientierungsfeuers ausnutzend, der bald vom Nebel verschluckt wurde. Ich brauchte noch einmal 10 Minuten, bis ich mich zurechtgefunden hatte und die Firmenlettern des Supermarkts aus der Erbsensuppe auftauchen sah. Von Marjorie Slater war nichts zu sehen, sofern man überhaupt davon sprechen konnte. Doch schon 3 Minuten später tauchte sie auf. Zu Fuß, wie ich. Ich konnte kein Taxi bekommen, so musste ich die U-Bahn bis Marble Arch nehmen. Ja, na, Hauptsache, Sie sind da. Schließen Sie mal auf. Und ich verstehe immer noch nicht, was wir eigentlich hier sollen. Ja, ich kann das nicht genau begründen, aber... Was glauben Sie denn? Später, kommen Sie. Wir durchquerten den Laden. Die Tür neben der Frischfleischabteilung, die nach hinten hinausführte, war unverschlossen. Wir traten in den Korridor. Die Bürotür stand einen Spalt offen und ein Lichtschein fiel heraus. Ich trat ein, während Marjorie Slater 2 Schritte zurückblieb. Der Schreibtisch, das Wandregal, das Waschbecken, ein Stuhl, der umgestürzt war, und neben der Tür ein leise wimmerndes Bündel Mensch. Helen! Ich kniete bei ihr, nahm ihren Kopf in meine Hände. Helen! Was ist passiert? Sie starrte mich mit ihren blauen, sehr hellen Augen an. Die Augen waren jetzt wie tot, erkannten mich nicht. Da hörte ich Marjorie Slaters Stimme hinter mir. Oh mein Gott! Sie stand neben dem Schreibtisch, der mir die Sicht versperrte, und starrte zu Boden. Ich trat zu ihr hin und sah Mr. Wilson, der mit dem Gesicht zur Erde dort lag, in einer Blutlache. In seinem Rücken steckte die Papierschere, genauer eine Schneide der Schere, die aufgeklappt war. Und der Stich saß so, dass er direkt ins Herz getroffen haben musste. Randolph. Bitte rühren Sie nichts an. Hallo? Bitte sofort einen Krankenwagen in die Park Lane, Nummer 88, in den Supermarkt, ja? Danke. Ja, hallo? Guten Tag, kann ich Mr. Nutting sprechen? Mein Mann ist nicht da, um was handelt es? Mein Name ist McPherson. Bitte sagen Sie ihm doch, dass Mr. Wilson erstochen wurde. Aber doch nicht heute am Silvesterabend. Im Supermarktbüro. Er muss sofort kommen. Wiederhören. Ich hatte unverwandt auf Helen Webster geschaut, die wieder in sich zusammengesunken war und leise vor sich hin wimmerte. Marjorie Slater stand noch immer an ihrem Platz und starrte auf den Toten. Ihr Gesicht war wie aus Stein. Sie weinte nicht, zeigte überhaupt keine Regung. Ich trat zu Helen, zog Mantel und Jackett aus, rollte das Jackett zusammen und breitete den Mantel auf dem Fußboden. Dann hob ich sie hoch und bettete sie auf den Mantel, was sie regungslos mit sich geschehen ließ. Dann schob ich ihr die zusammengerollte Jacke unter den Kopf. Dabei bemerkte ich einen blutunterlaufenden Fleck unterhalb ihrer linken Schläfe. Ich richtete mich wieder auf. Marjorie Slater stand neben mir, hatte ihren Fohlenmantel ausgezogen und deckte ihn jetzt auf die Liegende. Wir sahen uns in die Augen. Sie ging zurück zum Schreibtisch und setzte sich. Sie stützte den Kopf auf die Arme und rührte sich nicht. Ich hob den umgestürzten Stuhl auf und setzte mich auch, sah auf Helen nieder, die nun die Augen geschlossen hatte, als ob sie schliefe. Schneller als wegen des Nebels erwartet werden konnte, hörten wir dann die Sirene der Ambulanz und ich ging hinaus, um die Besatzung des Rettungswagens an der Tür zu empfangen. Der Arzt war noch ein junger Mann und besaß einen kolossalen rotblonden Schnurrbart. Zwei Männer mit einer Trage folgten uns nach hinten, wo der Arzt Helen Webster einer kurzen Untersuchung unterzog und einen schweren Schock und eine Gehirnerschütterung feststellte. Er gab Marjorie, die ohnmächtig wurde, eine Spritze. Helen wurde mit der Trage hinausgebracht. Doktor, eine Frage. Wohin bringen Sie Miss Webster? In die Universitätsklinik. Tja, mehr kann ich im Moment nicht tun. Also dann ein glückliches neues Jahr. Danke, Doktor. Danke. Na? Marjorie? Hm? Geht's? Danke. Ziehen Sie mal Ihren Mantel wieder an, ja? Danke. Ich glaube nicht, dass Mr. Nutting etwas dagegen hätte, wenn Sie nach Hause fahren. Soll ich ein Taxi rufen? Mhm. Naja, einer muss ja hier bleiben. Nein, ich bleib auch lieber hier. Ich glaube, das bin ich Randolph schuldig. Sie setzte sich wieder. Und erst jetzt löste sich ihre Erstarrung und sie fing zu weinen an. Gut, so dachte ich. Und dann setzte ich mich neben sie. Wir warteten. Noch einmal 20 Minuten, bis wir die Polizeisirene vernahmen. Ich erhob mich und ging wie zuvor hinaus. Quer durch den Laden mit all seinen Sonderangeboten und halb zum Verschenken angepriesenen Gelegenheitskäufen. Nicht nur die Stunde, auch der Ort hatte etwas Gespenstisches. Albert Nutting kam in Begleitung Sergeant Crockers und sagte: Na, endlich kommen Sie. Noch eine Weihnachtsbescherung, McPherson. Hm. Sind Sie allein? Nein. Miss Slater sitzt im Büro. Kommen Sie. Es wäre doch besser gewesen, Sie hätten Wilson wegen der Revolvergeschichte angezeigt. Dann lege ich jetzt friedlich auf seine Gefängnispritsche. Es gilt auch für Sie, Miss Slater. Bitte? Ihre Weigerung, gegen ihn auszusagen, war mehr als ein Fehler. Dummheit. Genau wie bei Mr. Roche im Regents Park, Chef. Der gleiche Stich, irgendwie unheimlich, direkt zum Fürchten. Sie reden zu viel, Crocker. Das habe ich Ihnen schon oft genug gesagt. Helen Webster ist schon mit der Ambulanz fortgebracht worden. In die Universitätsklinik. Und wieso? Was hat denn das Mädchen damit zu tun? War sie auch hier? Ja. Sie kauerte unter Schockeinwirkung dort an der Tür, als Miss Slater und ich hereinkamen. Sie wimmerte vor sich hin und erkannte mich gar nicht. Schockeinwirkung? Wie soll ich das verstehen? Tja. Was vermuten Sie denn? So wie das aussah, glaube ich, dass sie es getan hat. Was denn? Dieses kleine, sommersprossige Lehrmädchen? Das ist doch Unsinn. Ja, ich wäre sehr froh, wenn ich mich irrte. Ach, unfassbar. Vielleicht hat Wilson sie bedroht. Bedroht? Weshalb? Ja, was weiß denn ich? Nein, immer hübsch ruhig bleiben, McPherson. Sie haben leicht reden, na. Na, es ist doch schließlich nicht so einfach, einen erwachsenen Mann zu erstechen. Mit der Papierschere. Wie Sie es bei Roche vermutet haben. Kaum zu glauben. Nehmen wir mal an, er hat sie bedroht. Was der Anlass dafür gewesen sein konnte, das weiß ich natürlich nicht. Aber vielleicht ist er auf sie eingedrungen, hat sie geschlagen. Sie versuchte, sich zu wehren, so gut sie konnte, tastete nach irgendeinem Gegenstand, bekam die Papierschere zu fassen und stach zu. In solch einer Situation entwickelt jeder mehr Kraft, als eigentlich in ihm steckt, Chef. Crocker. Entschuldigung. Weiter. Ja, weiter. Als Wilson dann zu Boden fiel, hat er sie wahrscheinlich mitgerissen. Sie hatte nämlich eine ganz blutunterlaufene Stelle an der Schläfe. Ja, vielleicht fiel sie gegen die Schreibtischkante und verlor die Besinnung. Und als sie dann wieder zu sich kam und sah, was geschehen war, verlor sie die Nerven. Sie war vollkommen weggetreten, als wir hereinkamen. Was veranlasst Sie und Miss Slater eigentlich, um diese Zeit den Supermarkt aufzusuchen? Ich hab zu Hause vergeblich auf Mr. Wilson gewartet. Ja, und ich war mit Miss Webster verabredet. Und weil sie nicht kam... Ja, da dachten Sie sofort. Gar nichts dachte ich. Das war nur eine Eingebung, eine innere Unruhe. Ja, ich verstehe, weil Sie doch ein Genie sind. Jetzt hören Sie doch mit dem Quatsch auf. Immerhin täuscht mich meine Idee nicht, wie Sie sehen. Das ist eine schreckliche Geschichte. Alles ist wirklich einfach schrecklich. Ja, ja, so könnte es sich... Entschuldigung. Wissen Sie, was ich nachdenke, McPherson? Ja. Dass sich die Szene, wie Sie sie geschildert haben, hier schon einmal abgespielt hat. Sie meinen zwischen Roche und Wilson? Ja, am 24. Nur waren damals die Rollen anders verteilt. Roche hat Wilson bedroht, ist ihm vielleicht an die Gurgel gefahren und... dann kriegt er Wilson die Papierschere zu fassen und... So muss es gewesen sein. Roche starb nicht am 24., sondern mehr als 60 Stunden später. Wollte ich gerade auch sagen, Chef. Sie reden zu viel, Crocker. Sein Kreuz, dass ich Ihnen das immer wieder sagen muss. Entschuldigung, Chef. Sie selbst sagten doch, dass Dr. Malden sich in der Bestimmung der Todeszeit nicht so sehr verschätzt haben kann. Und außerdem muss doch der Obduktionsbericht vorliegen. Ja, sagt das selber aus, das stimmt. Und trotzdem, das passt alles so wunderbar zusammen. Nur diese verdammten 60 Stunden. Ich nur wüsste, wohin damit. Die Leute von der Spurensicherung. Na nun, lassen Sie sie rein, Crocker. Entschuldigung, Chef. Glauben Sie wirklich, dass es so gewesen sein könnte, wie Sie sagten, Mr. Nutting? Vielleicht wissen Sie es besser, Miss Slater. Was wollen Sie damit sagen? Nun, vielleicht haben Sie mir eine Mitteilung zu machen, die alles klärt. Ich warte schon lange darauf, offen gestanden. Mr. Wilson ist tot, Sie können ihm nicht mehr schaden. Aber uns können Sie helfen. Oder, wenn Ihnen das lieber ist, dem, was man Gerechtigkeit nennt. Randolph hat auf alle Fälle bezahlt. Genügt Ihnen das nicht? Nein, das genügt mir nicht, Miss Slater. Und es genügt auch dem Gesetz nicht, das ich zu vertreten habe. Machen Sie mal ein bisschen billiger. Mischen Sie sich nicht in eine Amtshandlung, Mr. McPherson. Na. Halten Sie es Maul, wenn Sie das besser verstehen. Aber er ist doch tot! Marjorie, ich bitte Sie, beruhigen Sie sich. Gesetz, Gerechtigkeit, Worte! Er ist tot! Und Harry ist auch tot! Also hören Sie nicht, wenn das neue Jahr so weitergeht, wie das alte aufhört, dann bedanke ich mich. Oder können Sie mir irgendeinen besonderen Tag nennen, wo ich mal dazukomme, mir wenigstens das Fernsehprogramm anzuschauen? Tut mir leid, Doktor. Also man sollte sowas einführen, wie es Haas und Auerhähne haben. Schonzeit für Polizeiärzte. Und dann kümmern Sie sich erstmal um das Mädchen. Naja. Der kleine, schmächtige Mann, der über seine randlose Brille hinweg einen kurzen Rundblick warf, nickte und nahm Marjorie Slaters Arm. Während die Spurensicherungsleute den Raum überschwemmten, gab er ihr nach ein paar Fragen eine Beruhigungsspritze. Bringen Sie Miss Slater hier weg, McPherson. Sie können uns beide jetzt nicht helfen. Ich nickte und dann gingen wir. Marjorie Slater wehrte sich nicht. Sie hing schwer an meinem Arm, als wir auf die Straße traten. Und dann fiel mir ein, dass ich meinen Oldtimer am Governor Place stehen gelassen hatte. Wir müssen ein Taxi nehmen. Ja. Oder fühlen Sie sich stark genug für einen Fußmarsch von, sagen wir mal, ungefähr einer Viertelstunde? Ich glaube schon. Wissen Sie, es ist so, vorhin kam ich im Wagen nicht schnell genug voran und darum habe ich ihn stehen lassen und bin zu Fuß weiter. Es wird schon gehen. Oder ich bringe Sie zur Untergrundbahn, das ist näher. Wie Sie wollen. Naja, die Richtung ist dieselbe, also gehen wir erstmal ein Stück, ja? Zum Glück hatte sich der Nebel gelichtet und man konnte wieder 40 bis 50 Schritte weit sehen. Trotzdem war es ein trostloser Weg. Ich fühlte mich elend wie nie zuvor in meinem Leben. Ich sah immerzu Helen Websters helle, sehr blaue Augen, die mich anstarrten und doch wie tot waren. Wie musste erst ihr, die tapfer mit mir durch den Schneematsch stapfte, zumute sein. Das war nun Silvesterabend. Schon begegneten uns Leute, die Akonto der Mitternachtsstunde vorausgefeiert hatten. Als wir Hyde Park Corner erreichten, loderten die Flammen des Orientierungsfeuers schon nicht mehr so hoch in den schwarzen Nachthimmel. Marjorie Slater starrte mit zusammengekniffenen Augen auf die Helligkeit und schien nicht mehr zu wissen, wo sie war. Die Beruhigungsspritze des Polizeiarztes begann zu wirken. Also, wohin jetzt? Bitte? Ich meine, U-Bahn oder Taxi oder nehmen wir meinen Wagen? Ich möchte jetzt nicht nach Hause, Mr. McPherson. Ich könnte es einfach nicht ertragen, wenn ich jetzt... Ja, gut, also zu mir. Kommen Sie. Ja. Es ist nicht mehr weit zu meinem Boot. Als wir in Richtung Chelsea Embankment fuhren, hatte Marjorie die Augen geschlossen, als ob sie schon schliefe. Ich sah auf meine Uhr, es war kurz vor 21:30. Alles in allem hatte die trostlose Geschichte also nicht viel mehr als eine gute Stunde gedauert. Obwohl mir war, als müsste eine viel größere Spanne Zeit vergangen sein. Wahrscheinlich ging es dem Mädchen neben mir genauso. Doch ich sagte nichts. Marjorie hatte den Zeitbegriff vermutlich ohnehin ganz eingebüßt, weil für sie mehr als eine Stunde oder wie viel auch immer vergangen war. Eine Zeitspanne, die mit Uhren nicht gemessen werden konnte. Später, als uns die angenehme Wärme meines Wohnzimmers umgab, hatte sie große Mühe, die Augen offen zu halten. Ich machte es kurz. Ohne Mrs. Patton, die in ihrer Küche saß, davon zu unterrichten, dass ich wiederum einen weiblichen Logiergast hatte, brachte ich sie in mein Bett, streifte ihr die Schuhe von den Füßen und überlegte, was ich mit ihrem Kleid anfangen sollte. Da ging die Tür auf und Mrs. Patton erschien. Mr. McPherson, Sie sind ein unmöglicher Mensch. Nein, das lasse ich nicht zu. Neulich erst das halbe Kind und jetzt... Sie sollen verdammt noch mal still sein. Von Ihrer ausgefallenen Fantasie mal ganz abgesehen, meine Liebe, aber ich dachte, Sie wollten nur noch schriftlich mit mir verkehren. Kürzlich sagten Sie doch sowas. Mr. McPherson. Die Situation, die Sie misszuverstehen belieben... Naja, sie ist ja wohl eindeutig. Schweigen Sie doch. Miss Slater hat eine Beruhigungsinjektion bekommen. Sie kann jetzt unmöglich nach Hause gehen. Haben Sie das verstanden? Und außerdem läuft mein Mietvertrag noch ein Vierteljahr. Und so lange kann ich tun, was ich will. Sie sollten sich schämen. Da ist ja bei Ihnen Hopfen und Malz verloren. Ich ließ mich in meinen Paradesessel fallen und griff nach der Whiskyflasche. Ich hatte jetzt einen kräftigen Schluck verdient. Oder auch zwei. Dann dachte ich an Helen, stand auf und suchte die Nummer der Universitätsklinik heraus. Es war zwar kaum zu erwarten, dass man mir schon etwas würde sagen können. Die Auskunft, die ich erhielt, fiel auch entsprechend aus. Helen schlafe jetzt und vor morgen sei gar nichts zu machen. Dann wählte ich Finsbury 5885, doch Mr. Webster nahm jetzt überhaupt nicht mehr ab. Vielleicht besser so, dachte ich. Der alte Säufer erfuhr noch früh genug, was geschehen war. Und dann überfiel mich Heißhunger. Ich hatte seit Stunden nichts mehr zu mir genommen. Ich ging in die Küche. Mrs. Patton war glücklicherweise nicht mehr da. Dann suchte ich im Kühlschrank nach etwas Essbarem, doch ich kam nicht dazu, etwas für meinen knurrenden Magen zu tun, denn plötzlich hatte ich die Lösung. Ich lief ins Wohnzimmer zurück, nahm aus dem Bücherschrank mein medizinisches Lexikon und suchte fieberhaft nach einer bestimmten Stelle. Dann las ich, lieber Himmel, darauf musste man kommen. Ich las die Stelle noch einmal und notierte sie mir. Dann wählte ich die Nummer des Supermarktes. Hallo? Gut, dass Sie noch da sind, Arne. Ich muss Sie unbedingt sprechen. Hören Sie, McPherson. Meine Frau wartet seit 2 Stunden mit dem Silvester. Al, ich habe die Lösung. Was? Im Fall Roche, Al. So? Ja, da staunen Sie, was? Ich bin gleich bei Ihnen. Ehe ich ging, warf ich noch einen Blick in mein Schlafzimmer, wo Marjorie Slater in tiefem Schlummer lag. Dann verließ ich die Wohnung. Der Nebel war fadenscheinig geworden, dafür fing es wieder an zu schneien. Ich kam rasch vorwärts. Die Spurensicherungsleute waren schon gegangen und auch Wilson hatte man schon fortgebracht. Albert Nutting und Sergeant Crocker waren ebenfalls zum Aufbruch bereit und mein Empfang war kühl. Also hören Sie, McPherson, Ich weiß, Ihre Frau wartet mit dem Silvesterpunsch auf Sie. Allerdings. Ja, unser einer muss ja schließlich auch mal was zu erfreulichen. Alles dauert nur ein paar Minuten. Ja, was? Ich habe die Lösung, Al. Ja, das sagten Sie schon am Telefon. Ich weiß jetzt, wie es mit der Zeit zusammengeht. Es gibt keine Lücke von mehr als 60 Stunden, Al. Ja. Roche starb hier in diesem Raum. Und zwar um die Mittagszeit des 24. Ach nee. Ja. Ihre Theorie, dass der Mord mit der Papierschere verübt wurde, die war richtig. Und dass Wilson Marjorie Slater in der Nacht vom 26. auf den 27. Dezember ein Schlafmittel gab, das war ebenso richtig, ja. Nur brauchte er sie als Alibi-Zeuge nicht für die Tatzeit, wie wir annahmen, sondern um den toten Roche in den Regents Park zu fahren. Das ist also Dr. Martin ein Stümper, was? Nein, er ist kein Stümper. Seine Todeszeitbestimmung war exakt. Ja, verdammt, da passt es doch wieder nicht zusammen. Doch, Al, kommen Sie. Wohin? Kommen Sie, ich will Ihnen etwas zeigen. Ach, nun machen Sie es nicht so spannend, McPherson. Ich hatte schon vorhin, als ich kam, die schwere Tür am Ende des Korridors bemerkt, die durch einen Riegel in Form eines Hebels gesichert war. Ich drückte ihn nach unten und nun ließ ich die Tür, die auf Rollen lief, leicht öffnen. Ich tastete nach dem Lichtschalter. Und dann sprang das grellweiße Licht an und erhellte den 5x5 Meter im Geviert großen Raum. Entschuldigung, Chef. Hier ist aber verdammt kalt. Was wollen Sie denn verdammt nochmal im Kühlraum, McPherson? An eisernen Haken hingen Schweins- und Lammhälften, am durchgespießten Ohr ein Kalbskopf, dessen leere Augenhöhlen abstoßend, zugleich jedoch melancholisch wirkten. Auf einem weißgescheuerten rohen Holztisch lagen Messer, eine Knochensäge sowie ein Beil, das an das Handwerkszeug eines Henkers erinnerte. Sollen wir uns hier eine Lungenentzündung holen? Ich wollte Ihnen nur zeigen, wo Herr Rewosch das Weihnachtsfest verbracht hat. Was denn hier im Kühlraum? Sind Sie verrückt? Nein, ich kam plötzlich darauf, als ich vorhin meinen Eisschrank nach etwas Essbarem durchsuchte. Ach, zum Beispiel, du ziehst doch hier keine Schau ab, McPherson. Gehen wir wieder. Im Übrigen wird sich alles genauso abgespielt haben, wie Sie es vermutet haben. So? Ja. Während der Auseinandersetzung zwischen Roche und Wilson fuhr ihm Roche an die Gurgel. Wilson bekam die Papierschere zu fassen und stach zu. Ja? Ja, und als er sah, dass Roche tot war, geriet er in Panik. Er hatte ja ein Motiv, ihn zu töten. Und weil er fürchtete, dass Scotland Yard daraus die naheliegenden Schlüsse ziehen würde, schaffte er den Toten in den Kühlraum. Das Weihnachtsfest stand bevor und er hatte 2 volle Tage Zeit, dass die Leiche unentdeckt blieb. Das Problem, sie an einen anderen Ort zu schaffen, das kam ja erst später auf ihn zu. Und dann kam er auf die Idee, sie einfach in den Regents Park zu fahren. Was er in der Nacht vom 26. zum 27. Dezember dann noch ausführte. Und da er für diese Zeit ein einwandfreies Alibi brauchte, gab er Marjorie Slater ein Schlafmittel ein und machte sich dann auf den Weg. Tja, das Weitere, das wissen wir ja schon. Tja. Aber warum deponierte er die Leiche ausgerechnet im Kühlraum? Sie reden zu viel, Crocker. Das ist doch ganz einfach. Entschuldigung. Ich habe da ein ausgezeichnetes medizinisches Lexikon zu Hause, Sergeant. Und daraus habe ich mir eine bestimmte Stelle abgeschrieben. Warten Sie mal. Hier. Bei einer Leiche, die unmittelbar nach dem Tod starken Kälteeinfluss ausgesetzt wird, verzögern sich die Zerfallsprozesse so lange, bis sie wieder auf Normaltemperatur gebracht wird. Erst dann tritt die Leichenstarre auf gewöhnlichem Wege ein. Ja. Unter diesen Umständen wird sich auch der erfahrenste Arzt bei der Bestimmung der Todeszeit gewaltig verschätzen. Himmel, darauf muss einer kommen. Genau das sagte ich wörtlich vorhin bei mir zu Hause, Sergeant. Eine fantastische Geschichte. Ja, fantastisch. Besonders der Trick, Miss Slater zu mir zu schicken, damit ich Nachforschung nach dem angeblich verschwundenen Roche anstellen solle. Das war ein sehr geschicktes Täuschungsmanöver Wilsons. Denn wer würde schon auf die Idee kommen, so überlegte er, dass der arme Roche zu dem Zeitpunkt bereits tot war. Und wenn man ihn später fand, würde kein Mensch ihn oder Miss Slater damit in Zusammenhang bringen. Aber die Spuren, die er im Regents Park hinterließ, an die hat er nicht gedacht. Ja. Sein Pech war das Wetter. Wenn es nicht nass gewesen wäre oder der Boden nicht aufgeweicht, tja, vielleicht hätte es dann die Spuren nie gegeben. Außerdem begeht jeder einen Fehler. Das perfekte Verbrechen gibt's eben nicht. Stimmt's, Al? Al, warum sagen Sie gar nichts? Ganz hübsch, die Theorie, die Sie sich da zusammengereimt haben. Ach, haben Sie vielleicht eine bessere? Nein, McPherson, aber da wir ja Wilson nicht mehr danach fragen können, wird der letzte Beweis leider nicht zu führen sein. Es sei denn, Miss Slater steckte mit ihm unter einer Decke. Dann haben wir noch eine Chance. Tja, warum sollte sie reden, Chef? Nun, da Wilson tot ist, hat sie nichts mehr zu befürchten. Und zum Reden zwingen kann sie kein Mensch. Crocker! Entschuldigung. Da haben Sie ausnahmsweise recht. Danke. Ich bin übrigens überzeugt, dass Miss Slater nichts damit zu tun hat. Jedenfalls wusste sie anfangs nichts davon. Und Herr Hiroshs Tod ging ihr nahe, furchtbar nahe, ja. Das weiß ich. Weil Sie verliebt sind und ihr alles abnehmen, muss das nicht automatisch auch für Scotland Yard gelten. Ja, außerdem, wenn es ein geplanter Mord war, warum hat Wilson dann nicht seinen Revolver dazu genutzt? Ja, damit wäre doch alles viel einfacher gewesen. Darüber waren wir uns doch schon klar. Ja, vielleicht deshalb, damit wir uns genau diese Frage stellen, Sie Genie. Jedenfalls werde ich mir das Mädchen vorknöpfen, am besten gleich. So leid mir das wegen des Silvesterpunsches tut. Kommen Sie, Crocker. Moment, den wir können Sie sich sparen. Ich weiß, Menschenkenner sind Sie auch noch, McPherson. Miss Slater ist mit zu mir gefahren und liegt in meinem Bett. In Ihrem Bett? Tja. Da gratuliere ich. Sind wohl vieler Hinsicht ein Genie, was? Sie schläft wie tot. Dr. Meldons Injektion muss sehr stark gewesen sein. Jedenfalls können Sie sich jetzt nicht verhören. Na gut, dann also Feierabend. Meine Frau wird sich freuen. Meine auch, Chef. Sie reden zu viel, Crocker. Das habe ich schon 1000 Mal gesagt. Entschuldigung. Also, gute Nacht, McPherson. Und präparieren Sie mir das Mädchen, nicht verstanden? Oh. Danke für die Meinung, die Sie von mir haben. Ja, ja, wenn man verliebt ist. Ich bin nicht in Miss Slater verliebt. Oh, so besser, dann brauche ich Sie nicht davor zu warnen, eine Schlange an Ihrem Busen zu nähern. Sonst noch was? Nein. Aber vielleicht versucht Miss Slater auch, Sie einzukochen. Einzukochen? Die Frauen scheinen es bei Ihnen ja leicht zu haben. Moment, wie kommen Sie auf diesen Ausdruck? Einkochen? Ja? Ja, weil er die Sache haargenau trifft. Prost Neujahr, alter Schnüffler. Einkochen. Hatte nicht Helen Webster ziemlich am Anfang unserer Bekanntschaft dieses Wort auch gebraucht? Na egal, zuerst musste ich jetzt einmal etwas in den Magen bekommen. Ich kletterte in meinen Oldtimer und fuhr nach Hause, wo ich mein Silvestermahl im Paradesessel einnahm. Es bestand aus 3 Sandwiches und einer Flasche Bier, schmeckte mir jedoch hervorragend. Dann kam der Whisky an die Reihe und meine Pfeife. Und ich saß und wartete auf die Mitternachtsstunde. Als dann jenseits des Flusses Raketen in allen Regenbogenfarben in den Himmel schossen, sagte ich Prosit Neujahr zu mir selber, weil niemand anderer da war. Schließlich machte ich es mir, so gut es ging, in meiner Interimslagerstätte bequem und hoffte, dass die erste Nacht des neuen Jahres nicht gar zu arg werden würde. Am Neujahrsmorgen nahm ich mit Marjorie Slater das Frühstück ein. Sie hatte sicherlich besser und tiefer geschlafen als ich, doch sie wirkte müde und hatte Schatten um die Augen. Ich versuchte, sie aufzulockern. Tee, Brot, Butter und Schinken. Das sind alle die ehrlichen Freuden des Lebens, die ihn niemals enttäuschen. Dann greifen Sie mal zu, Miss Slater. Oder wollen Sie lieber Kaffee? Ich meine, sagen Sie es nur. Nein, danke, ich habe bloß keinen Appetit. Verstehe, aber müssen Sie ein bisschen was Warmes in den Magen bekommen. Dann trinken Sie meinen Tee. Danke. Bald werden Sie sich wieder besser fühlen. Ach, danke, es geht mir schon ganz gut. Sie nahm dann doch ein Schinkenbrot und aß es auf. Nach dem Frühstück gingen wir ins Wohnzimmer und ich bot ihr von meinen Besucher Zigaretten an. Vielleicht werden Sie mich für gefühllos halten, Mr. McPherson. Doch ich komme mir irgendwie befreit vor. Ich kann das nicht richtig erklären, aber mir ist so, als sei ein übermächtiger Druck von mir gewichen. Wie ein Stein, der auf mir lag und den ich nicht aus eigenen Kräften bewegen konnte. Ich bin traurig. Und dennoch ist mir, als sei noch etwas ganz anderes als Trauer. Ich kann es einfach nicht richtig erklären, mir fehlen einfach die Worte. Entschuldigen Sie, dass ich davon spreche. Aber Sie sind der einzige Mensch, von dem ich hoffe, dass er mich versteht. Oder wenigstens den Versuch macht, mich zu verstehen. Sie sah mich mit ihren großen, dunklen Kinderaugen an und versuchte ein Lächeln. Ich fühlte mein Herz schlagen und zugleich dachte ich an Albert Nutting und was er gestern Nacht gesagt hatte. Frauen scheinen es bei Ihnen ja leicht zu haben, hatte er gesagt. Doch wenn er auch tausendmal recht hatte, was mich anging, Marjorie Slater war weit davon entfernt, meine Schwäche auszunützen. Vielmehr stand sie dann rasch auf und sagte, ich muss jetzt gehen. Nein, Sie müssen nicht. Sie können so lange bleiben, wie Sie wollen. Danke, Sie meinen es gut, Mr. McPherson. Aber ich möchte auch gehen. Das hat nichts mit Ihnen persönlich zu tun. Bitte keine Erklärung. Ich weiß, warum Sie gehen wollen und ich weiß auch, wohin. Sie sah mich noch immer an, sagte jedoch nichts mehr. Ich half ihr in ihren Mantel und dann verließen wir meine Wohnung. Auch während der Fahrt sagte sie nichts. Erst als wir vor dem Friedhofstor hielten, wandte sie sich zu mir. Wir bleiben Freunde, nicht wahr? Gewiss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Sie gab mir die Hand, zögerte 2 Herzschläge lang, stieg dann aus. Sie schritt auf das Friedhofstor zu, drehte sich noch einmal um und hob die Hand. Es war wie ein Abschied nehmen, doch auch eine Geste des Dankes. Dann ging sie weiter und ich sah ihr nach, bis sie zwischen den Bäumen und Gräbern verschwunden war. Liebe, dachte ich, was bedeutet sie, wenn sie nicht den Tod überdauert? Marjorie Slater konnte nichts mehr tun, als ein Grab zu hüten. Als ich an der Universitätsklinik vorfuhr, sah ich Detektiv-Chefinspektor Nutting, der bei der Pförtnerloge stand und offenbar eine Erkundigung einzog. Da ich vermutete, dass er dasselbe Ziel hatte wie ich, schloss ich mich ihm an, als er auf den Lift zuging. Hallo, Al. Hallo, McPherson. Na, wie war der Silvester? Ausgezeichnet. Dafür hat mir meine Frau angedroht, kein Wort mehr mit mir zu sprechen, wenn meine nächtlichen Exkursionen nicht aufhören. Ja, sie sagte wörtlich, nächtliche Exkursion, wo sie das nur herhaben, Mann. Sie sollten in Pension gehen, Al. Sind Sie Gedankenleser? Genau das hat meine Frau auch gesagt. Zimmer 430, sagte der Bach, da ist es ja. Sagen Sie, was glauben Sie, wird bei der Geschichte rauskommen? Wenn sie Wilson erstochen hat, dann kann das Mädchen doch nur in Notwehr gehandelt haben. Ja, was soll denn schon groß dabei rauskommen, wenn sie freisprechen, wenn es Notwehr war? Ja, zweifeln Sie etwa daran? Wer sind Sie und was wollen Sie? Die Schwester war eine ältliche, resolute Dame, die dicht an der Nase eine Warze hatte, aus der so etwas wie Barthaare hervorsprossen. Direkt an diese Stelle hielt Nutting seinen Dienstausweis hin. Polizei? Ich muss Miss Webster sprechen. Also hier müssen Sie gar nichts. Hier bestimmen ausschließlich der Arzt und ich. Und wer sind Sie überhaupt? Mein Name ist McPherson. Mr. McPherson, ja. Gut, dass Sie kommen. Die Patientin hat schon mehrmals nach Ihnen verlangt. Ah ja? Aber bitte, höchstens 5 Minuten, sie ist schwach. Ja, ja. Jetzt hören Sie mal gut zu, meine Dame. Ja? Oh, Mr. McPherson. Hallo. Na? Wie geht es Ihnen, Herr? Danke, gut. Jetzt geht's mir gut, Mr. McPherson. Wenn ich mich recht erinnere, haben Sie mich schon mal anders genannt. Ich weiß. Doch ich weiß nicht, ob es Ihnen noch recht ist, wenn ich... Hat sich denn irgendetwas zwischen uns geändert? Vielleicht. Das darfst du nicht sagen, Helen. Gott sei Dank. Es ist wirklich zu dumm. Jetzt habe ich vergessen, ein paar Blumen mitzubringen. Ich brauche keine Blumen. Ich brauche überhaupt nichts. Du bist ja da. Ja, aber leider nur 5 Minuten. Mehr erlaubt mir die Schwester nicht. Die ist ziemlich streng, was? Setz dich. Danke. Es war schrecklich, John. Ich hatte so entsetzliche Angst und du warst nicht da. Komm, bitte, sprich nicht davon. Ich dachte, du sitzt draußen im Auto und wartest auf mich. Doch dann gab mir gerade dieser Gedanke so viel Kraft. Komm, sei still. Nein, ich muss es dir sagen. Hat das nicht Zeit? Nein. Zuerst, als er zu mir sagte, ich müsste noch eine Weile dableiben, obwohl schon alle gegangen waren. Da dachte ich, er wolle mich wieder irgendwie schikanieren. Und ich war fest entschlossen, ihm diesmal meine Meinung zu sagen. Ich hatte keine Ahnung, was er wirklich wollte. Er fing an, mich auszufragen, wieso ich mit dir in Portofino war und was du alles von ihm erzählt hättest. Und da sagte ich ihm auf den Kopf zu, dass er ein Mörder ist. Jetzt weiß ich freilich, dass ich wieder mal geredet habe, ohne nachzudenken. Ich bin so eine dumme Gans, das weißt du ja. Er wurde fürchterlich wütend, das kannst du dir denken. Aber nicht mal so sehr auf mich, sondern auf dich. Er sagte, du bist nichts als ein mieser Polizeispitzel. Und da sagte ich, er solle schön den Mund halten, wo er doch so ein mieser Mörder sei. Da lachte er und sagte, du bist wohl verliebt in ihn. Und dann sah er mich auf einmal ganz komisch an. Gar nicht mehr wütend. Und dann sagte er, er würde es dir heimzahlen. Jetzt sofort und dass du es niemals mehr vergessen würdest. Ich verstand nicht, was er meinte. Dann wollte er mich plötzlich küssen und schob meinen Rock hoch und dann... Er drückte mich nieder auf die Schreibtischplatte. Er war so stark. Und ich hatte keine Kraft mehr. Und schrie. Und dann ließ er mich mit der einen Hand einen Augenblick lang los. Und ich spürte, dass ich auf etwas Hartem lag, mit dem Arm. Es war eine Papierschere und ich griff danach. Und Dann stieß ich zu, nur ein einziges Mal. Und er sah mich verwundert an. Und auch die andere Hand ließ mich los. Und er fiel nieder und riss mich mit sich zu Boden. Komm, ist aber genug, Kleines, komm. Ich muss mit dem Kopf irgendwo aufgeschlagen sein. Doch es tat gar nicht weh. Dann wurde mir ganz schwarz vor Augen. Nur einmal war mir, als wärst du plötzlich da. Doch es war nur so viel wie ein Blitz. Ich hätte nicht mehr leben wollen, Liebster, wenn es getan hätte. Nicht eine einzige Stunde. Komm. Schön still sein jetzt, ja? Jetzt versuchst du zu schlafen, kleine Hell. Kommst du morgen wieder? Ja, natürlich. Und dann vergesse ich auch ganz bestimmt die Blumen nicht. Ja. Als ich zur Türe ging, bemerkte ich Albert Nutting, der sich während unseres Gesprächs von uns unbemerkt ins Zimmer geschlichen hatte. Ja, Al, was machen Sie denn hier? Ich habe alles gehört und mitgeschrieben, McPherson. Ja, und die Schwester, die wollte Sie ich doch nicht mit der Erlaubnis des Arztes verschafft, Sie werden das entschuldigen. Ein klarer Tatbestand, McPherson. Versuchte Vergewaltigung, der Staatsanwalt wird nicht mal Klage erheben. Jetzt muss ich aber zu Miss Slater. Kommen Sie mit, alter Schnüffler. Ich habe Ihnen schon gestern gesagt, dass Sie sich den Weg ersparen. Ja, immerhin bin ich verpflichtet, den Fall Roche abzuschließen. Viel Glück, Al. Ja, Wiedersehen, Genie. Als er durch die Glastür am Ende des Flures verschwand, tauchte dort ein Mann von etwa 55 Jahren auf. Er hatte einen blauen, etwas zu weiten Mantel an und einen schwarzen, abgegriffenen Hut auf dem Kopf. Er suchte offenbar nach einer Zimmernummer. Ich trat auf ihn zu und sprach ihn an. Mr. Webster? Ja? Ich suche Zimmer Nummer 430. 430, das ist die dritte Tür rechts. Danke. Kennen wir uns? Nein, noch nicht. Ah, ja. Na ja, danke. Er ging mit unsicheren Schritten auf die Tür zu und trat ein. Weil die Schwester weit und breit nicht zu sehen war, hinderte ihn niemand daran. Ich überlegte, ob ich ihm nachgehen und mit ihm sprechen sollte. Doch dann ließ ich es sein, weil es nicht die richtige Stunde dafür war, dem Mann begreiflich zu machen, dass seine Tochter und ich zusammengehörten. Fröhliche Weihnachten von Karl Richard Schon. Dritter Teil. Sie hörten Herbert Bötticher als Detektiv McPherson und Karin von Ostholdt als Marjorie Slater. Günther Sauer als Detektiv-Chefinspektor Albert Nutting. Ursula von Drack-Hübner als Mrs. Patton. Leo Badiszewski als Mr. Webster. Katharina Lopinski als Helen Webster. Sowie Ernst Wilhelm Lenig, Petra Lang, Gerd Riegauer, Heidi Forster und Franz Hanfstingel. Die Musik schrieb Frank Duval, Regie führte Peter M. Preisler. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 1978.